Mit Songs of Green Pheasant, Lieder vom grünen Fasan, kam im letzten Jahr ein kleines Juwel auf den Markt. Die Platte wurde eingespielt von einem Lehrer aus Brighton, der in seiner Freizeit seinen musikalischen Ideen nachsteigt. Alles wurde mit recht primitivem Equipment zu Hause eingespielt und über allem liegt eine eigentümliche Hallfahne. Ich würde das als Lo-Fi-Folk bezeichnen, aber mit ganz speziellen Anleihen. Songs of Green Pheasant, jetzt mit dem Stück Burning Man.